Der wissenschaftliche Sekretär der russischen Gesellschaft zum Studium des Kim-Il-Sungismus, Kim-Jong-Ilismus im Fernen Osten, veröffentlichte jüngst eine kleine Abhandlung mit dem Titel »Ist das Atomprogramm der DFRK wirklich eine Gefahr?« In der Abhandlung bewies er aufgrund der Fakten und Daten, dass die Atomwaffen Nordkoreas gar keine Drohung gegenüber dem Frieden darstellen, wie es der Westen wie die USA behaupten. Die DFRK, die es unmittelbar erlebt habe, was ein Krieg sei, habe die Atomwaffen entwickelt, um die Gefahr des nuklearen Krieges seitens der USA zu verhüten und die Gesellschaftsordnung zu erhalten, sowie das friedliche Milieu der Region zu schaffen.